Wissen Sie, warum Leute wie Sie nicht klarkommen mit unseren Songs? Weil Sie ein Spiegel sind. Unsere Musik ist hässlich und brutal, weil sie das ist, was ich draußen erlebe, wenn ich vor die Tür trete. Die Welt ist voller Dreck.